Erwartungsgemäß hatte die intensivere Einwanderung und Besiedelung beträchtliche Auswirkungen auf die Ökosysteme der Inseln. In Puerto Rico und auf den Jungferninseln waren die lokalen Krebsbestände irgendwann erschöpft, was zum Anlass für einen Wechsel zum Muschelverzehr wurde. Die Muscheln wurden ihrerseits in Jamaika seit der Zeit vor 1000 Jahren überfischt. Für die Insel Puerto Rico konnten Zooarchäologen an Fundstätten der keramischen Kultur einen Rückgang der Körpergröße von Fischen und eine Verkürzung der Nahrungsketten an den Riffen nachweisen. Alles Anzeichen für Überfischung. Klare Belege für einen häufig nicht nachhaltigen Verzehr einheimischer Amphibien, Reptilien, Seevögel und Nagetiere finden sich auf den kleinen Antillen an einer ganzen Reihe von Fundstätten. Die gleichen Probleme sind auch heute in der Karibik an vielen Stellen zu erkennen, insbesondere im Zusammenhang mit der übermäßigen Nutzung von Korallenriffen und der Rodung von Wäldern für die Landwirtschaft. In welchem Ausmaß die Bevölkerung der keramischen Periode umfassende, dauerhafte Veränderungen herbeiführte, bleibt aber unklar, insbesondere weil es nach wie vor schwierig ist, die Bevölkerungszahl abzuschätzen. Viele Kleintiere, die von diesen Gruppen genutzt wurden, wie die heute bedrohten Baumratten und andere mausähnliche Nagetiere, gab es noch nach der Ankunft der ersten europäischen Siedler in der Karibik. Auf den Inseln Anguilla und Nevis konnte man außerdem nachweisen, dass die vorkoloniale Bevölkerung die Weichtiere aus dem Meer zwar intensiv, aber nachhaltig erntete. Wie es den Menschen der keramischen Kultur im weiteren Verlauf in ihrer Inselheimat ergangen wäre, werden wir nie erfahren. Erst durch die Verbreitung von Krankheiten und die Gräueltaten der europäischen Kolonialherren kam es bei den indigenen Bevölkerungsgruppen zum Massensterben. Und erst seit jener Zeit erkennen wir eindeutig die vollständige Zerstörung der langen Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt, während gleichzeitig die gewinnorientierte Nutzung von Ressourcen und Arbeitskräften einsetzt, mit der wir uns in Kapitel 10 genauer beschäftigen werden. Anders als in der Karibik, wo verschiedene wirtschaftlich unterschiedlich organisierte Kulturen in mehreren Wellen einwanderten, gilt die Besiedelung der Pazifikinseln durch Menschen mit Sprachen aus der austronesischen Sprachfamilie häufig als klassisches Beispiel für die Wanderungsbewegung einer Menschengruppe, die eine einheitliche bäuerliche Wirtschaft mitbrachte. An der DNA menschlicher Skelette von den abgelegenen Inseln Vanuatu und Tonga im westlichen Ozeanien und Polynesien konnte man nachweisen, dass die ältesten dortigen Siedler, die mit Keramik im Lapita-Stil bestattet wurden, von Bevölkerungsgruppen in Ostasien abstammten. Diese Gruppen mit ihrem charakteristischen, gezahnten Keramikstil wanderten aus Taiwan ein und hatten vor rund 4000 Jahren die Philippinen erreicht. Die echte, mit Sand und Muschelschalen gebrannte, getemperte Lapita-Keramik tauchte vor rund 3350 Jahren auf dem Bismarck-Archipel auf und verbreitete sich dann über die Salomonen, Vanuatu und Neukaledonien. Vor rund 2700 Jahren hatte sie Fidschi, Samoa und Tonga erreicht. Danach trat eine gewisse Pause ein. 2000 Jahre vergingen, bevor polynesische Nachkommen dieser ersten Bevölkerungsgruppe auch Rapa Nui, die Osterinsel, Hawaii und Aotearoa, Neuseeland, besiedelten. Die erfahrenen Seefahrer überwanden Tausende von Kilometern auf hoher See mit hochentwickelten Auslegerkanus, wie sie in jüngerer Zeit durch den Disney-Film Vaiana auf der ganzen Welt zu Berühmtheit gelangten. An vielen Stellen setzten sie als erste Menschen ihren Fuß an Land, und was sie mitbrachten, konnte für die Ökosysteme einschneidende Folgen haben. Das galt insbesondere für Inseln, von denen es keinen einfachen Rückweg gab, sodass abenteuerlustige Entdeckergruppen leicht von der Außenwelt abgeschnitten wurden.